Wer wacht über die Wächter? Eine andere Möglichkeit, Leute gefügig zu machen, ist die Bestrafung der Ungehorsamen. Auf diese Weise haben sich die Bauern die Herrschaft über Pferde, Kühe und Bullen gesichert. Sie haben sie angebunden oder in Ställe und Käfige gesperrt. Und wenn sie nicht spurten, haben sie sie geschlagen. Könige haben oft das Gleiche mit den Bauern gemacht. Wenn ein Bauer seinem Nachbarn eine Ente stahl, hat der Pharao seine Soldaten vorbeigeschickt. Die haben den Dieb dann gefesselt, geschlagen oder ins Gefängnis geworfen. Die übrigen Bauern sahen, was einem Langfinger drohte, und überlegten es sich künftig ganz genau, ob sie sich am Eigentum ihrer Nachbarn vergreifen sollten. Die Abschreckung funktionierte. Aber es ist unmöglich, ein ganzes Volk nur durch Bestrafung gefügig zu machen. Angenommen, du wärst der Pharao. Wie solltest du überhaupt davon erfahren, dass irgendein Bauer im hintersten Winkel deines Reiches seinem Nachbarn eine Ente gestohlen hat? Du konntest ja nicht jeden einzelnen Untertan im Blick behalten. Du lebtest in deinem schicken Palast in der Hauptstadt, während deine Untertanen in entfernt gelegenen Lehmhütten hockten. Klar, du hättest vor jede Hütte einen Soldaten stellen können, der das Treiben darin beobachtet. Aber wo hättest du all die Soldaten herbekommen? Und wie konntest du sicher sein, dass die Soldaten nicht ihrerseits die Regeln brachen? Nimm einmal an, deine Eltern gehen abends aus und können nicht auf dich aufpassen. Natürlich können sie deine große Schwester bitten, ein Auge auf dich zu haben, aber wer sagt, dass auf deine Schwester Verlass ist? Dass sie nicht selbst irgendetwas Verbotenes plant? Mit den Soldaten war es genauso. Hätte der Pharao vor jeder Hütte einen Soldaten postiert, der aufpasst, dass der Bauer keine Enten stiehlt, hätte er gleich einen zweiten Soldaten daneben stellen müssen, der seinen Kollegen im Blick behält. Aber wer hätte dem Pharao garantiert, dass der zweite Soldat keine Dummheiten macht? Schon immer haben sich kluge Menschen über dieses Problem den Kopf zerbrochen. Wenn wir Wächter haben, die über die Einhaltung der Regeln wachen, wer überwacht dann die Wächter? Haben sie sich gefragt. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass man die Ordnung nicht alleine mit Strafen aufrechterhalten kann.